jetzt hier auf der Bühne, beziehungsweise vor der Bühne, Tony Keys. Wir werden jetzt einen Song spielen, den ihr wahrscheinlich kennt. Wenn einer Bock hat, Schlagzeug zu spielen, Herr Zang zum Beispiel. Herr Zang, bitte an Schlagzeug. Herr Zang, bitte. Herr Zang, bitte an Schlagzeug. Guten Abend, Ruhrort! Herr Zang. Ja. Diese Straße lang und die Straße führte zu mir. Das Lied, das du am letzten Abend sangst, oh, es spielte nun in mir. Noch ein paar Schritte und dann war ich da mit dem Schlüssel zu dieser Tür. Dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und so schwer, nicht mehr viele, wirst du dir einig sein, doch im Leben gibt es so viel mehr. Es war nur ein kleiner Augenblick, einen Moment war ich nicht da. Danach ging ich einen kleinen Schritt. Thank you. jetzt kommen wir wieder zurück zu den vier Vierteln, zu den abenteuerlichen vier Vierteln. Und wer dann nachher rät, wie viel vier Viertel insgesamt gespielt wurden, der bekommt vom Hübi auch kein Bier. Aber wir haben noch